Gedicht 35 aus Portugiesische Sonette von Elizabeth Barrett Browning. Übertragen durch Hans Böhm. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Wenn alles ich um deinetwillen lasse, willst du's vergelten und mir alles sein? Werd ich das häusliche Geplauder niemals entbehren und den Segen und den Kuss, der zu uns allen nach der Reihe kommt? Wird mir's nicht seltsam werden, blick ich auf und fällt mein Auge dann auf neue Wände und neue Dielen, auf ein anderes Heim? Und willst du gar den Platz ausfüllen bei mir, den tote Augen, zarte Gegenwart nicht mehr verlassen will? Das ist das Schwerste. Die Liebe zu verdrängen war schon mühsam. Mühsamer ist's, den Kram zu überwinden. Denn wahrer Kram ist Lieb und Kram dazu. Ach, ich hab so gekrämt mich, dass ich schwer zu lieben bin. Doch liebe mich, willst du? Weit öffne du dein Herz und schließ darein die regenfeuchten Flügel deiner Taube. Ende von Gedicht 35.